In der gesprochenen Sprache gibt es viele verschiedene Ausdrücke, mit denen man Dinge oder Personen negativ kommentieren kann. Ich stehe total neben mir. So können Sie sagen, dass Sie nicht richtig in Form sind und sich nicht konzentrieren können. Das hätte ich mir wirklich sparen können. Damit sagen Sie, dass Sie glauben, Sie hätten etwas nicht zu machen brauchen, weil es sinnlos oder unnötig ist. Das kann ich mir jetzt abschminken. Damit zeigen Sie, dass Sie sich von einem Wunsch verabschieden, weil dieser Wunsch nicht Realität werden wird. Ein synonymer Ausdruck ist: Das kann ich jetzt total vergessen.